Erster, niemand soll die Frau seines Vaters heiraten. Das ist nicht erlaubt. Manche Leute dürfen nicht zur Gemeinde gehören. Das Lager muss sauber sein. Zweiter, wer körperlich verletzt ist, darf nicht zur Gemeinde Jahwes gehören. Dritter, ein Kind, das nicht aus einer Ehe kommt, darf nicht zur Gemeinde Jahwes gehören. Auch seine Nachkommen dürfen es nicht, bis zu 10 Generationen. Vierter, kein Ammoniter oder Moabiter darf zur Gemeinde Jahwes gehören. Auch ihre Nachkommen dürfen es nicht, bis zu 10 Generationen. Fünfter, sie haben euch nicht geholfen, als ihr aus Ägypten kamt. Sie haben Bileam bezahlt. Er sollte euch verfluchen. Sechster, aber Jahwe, dein Gott, wollte nicht auf Bileam hören. Jahwe, dein Gott, hat den Fluch in Segen verwandelt. Denn Jahwe, dein Gott, liebte dich. Siebter, du sollst ihnen niemals Gutes wünschen, solange du lebst. Achter, du sollst die Edomiter nicht hassen, denn sie sind deine Brüder. Du sollst auch die Ägypter nicht hassen. Du hast in ihrem Land als Gast gelebt. Neunter, ihre Nachkommen dürfen zur Gemeinde Jahwes gehören. Das gilt ab der 3. Generation. Zehnter, wenn du im Krieg ein Lager hast, sei vorsichtig. Tu nichts Schlechtes. Elfter, wenn jemand nachts unrein wird, muss er das Lager verlassen. Er darf nicht im Lager bleiben. Zwölfter, er muss sich am Abend waschen. Dann darf er bei Sonnenuntergang zurück ins Lager kommen. 13. Du sollst einen Platz außerhalb des Lagers haben. Dort sollst du hingehen. 14. Du sollst einen Stock bei dir haben. Wenn du auf die Toilette musst, grabe ein Loch. Dann bedecke deinen Kot. 15. Jahwe, dein Gott, ist in deinem Lager. Er schützt dich und hilft dir gegen deine Feinde. Dein Lager muss rein sein. Dann sieht er nichts Schlechtes und bleibt bei dir. 16. Wenn ein Sklave von seinem Herrn flieht und zu dir kommt, gib ihn nicht zurück. 17. Er darf bei dir bleiben, wo er will. Er darf in einer deiner Städte leben. Du sollst ihn nicht stören. 18. Es soll keine israelitische Frau geben, die für Geld Sex hat. Das ist für falsche Götter. Es soll auch keinen israelitischen Mann geben, der das tut. 19. Du sollst kein Geld von Prostitution in das Haus Jahwes bringen. Auch kein Geld von einem Hund. Jahwe, dein Gott, mag das beides nicht. 20. Du sollst von deinem Bruder keine Zinsen nehmen. Nicht für Geld, nicht für Essen, nicht für andere Dinge. 21. Von einem Fremden darfst du Zinsen nehmen. Aber nicht von deinem Bruder. Dann wird Jahwe, dein Gott, dich segnen. Er segnet dich in dem Land, das du bekommst. 22. Wenn du Jahwe, deinem Gott, ein Versprechen machst, erfülle es schnell. Sonst wird Jahwe es von dir verlangen. Dann bist du schuldig. 23. Wenn du kein Versprechen machst, bist du nicht schuldig. 24. Was du sagst, das musst du tun. Du hast es Jahwe, deinem Gott, freiwillig versprochen. 25. Wenn du in den Weinberg deines Nachbarn kommst, darfst du Trauben essen. Iss, so viel du willst, bis du satt bist. Aber du darfst nichts mitnehmen. 26. Wenn du in das Getreide deines Nachbarn kommst, darfst du Ehren pflücken. Aber du darfst keine Sichel benutzen.